Урок первый, четвертое занятие. Kommen Sie allein? Frau Burkhardt ist Sekretärin. Sie spricht ganz gut Russisch. Sie hilft gern. Das ist sehr schön. Kommen Sie allein? Nein, ich komme nicht allein. Das sind meine Kollegen. Also willkommen in Berlin.